WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere letzte Sendung vor der Sommerpause in diesem Jahr. Umso schöner, dass ihr dabei seid. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Ralf und Ralf ist 59. Hallo Ralf. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, ich grüße dich. Ja, ich bin 59, ich bin 39. Oh ja, da habe ich mich erst vertan. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. 39 Jahre alt. Weswegen rufst du an, Ralf? Ja, mein Thema ist, ich habe gehört vor 2-3 Tagen, dass ich Vater werde. Mhm. Und ich bin Mensch, mir macht das unglaubliche Panik. Also auch wenn ich schon 39 bin, ich komme damit, wie soll ich sagen, nicht klar. Bist du denn mit der Frau, die das Kind erwartet, zusammen? Ja, ich bin verheiratet seit 5 Jahren. Ach so. Und es gibt noch kein Kind? Nein. Das wäre das erste Kind. Seit 5 Jahren verheiratet? Ja. Eigentlich ist ja die Reaktion, die normale Reaktion, dass man sich freut und denkt, wow, jetzt werden wir Eltern. Ja, ich will mal kurz ausholen. Für mich war das eigentlich nie eine Option, Kinder zu haben, weil ich ein Angstpatient bin. Ich leide unter Agoraphobie und Angststörung, Panikstörung und meine Frau hat das akzeptiert, aber hat gesagt, dass sie vielleicht eines Tages doch Kinder will und dann würde sie gehen. Das habe ich auch akzeptiert. Das war abgemacht. Das heißt, wenn sie doch eines Tages ihre Meinung ändert und ich immer noch nicht da mit einverstanden bin, dann sind das ja unüberwindbare Differenzen. Ja. So, jetzt hat die Verhütung sozusagen versagt. Mhm. Wirklich, war es ein Versehen? Ein Versehen, es war wirklich ein Versehen, genau. Von wem? Von deiner Frau oder von dir? Nein, von mir, das war dann von mir. Ja, also ihr verhütet mit Gummis normalerweise und du hast es nicht. Genau, und da ist irgendwie, keine Ahnung, die Schlage und irgendwas, da war dann wohl was undicht, wie man so ist und das ist halt dann passiert. Nochmal bitte ein paar Sätze zu deiner Panikstörung, Angst- und Panikstörung. Okay. Wie stellt sich diese Störung in deinem Leben dar? Also ich bin arbeitsunfähig erkrankt seit 2002. Mhm. So lange schon? Ja. Und bin aber seit ungefähr jetzt einem Jahr bei einem sehr guten Therapeuten. Ich bin heute so stabil geworden, ohne Medikamente, habe ich immer abgelehnt. Mhm. Dass ich wieder rausgehen kann, dass ich mit dem Zug fahren kann, dass ich einkaufen gehen kann und dass ich das alles so machen kann. All das ging vorher nicht? Nein. Nein. Das ging nicht. Was geht denn heute immer noch nicht? U-Bahn fahren, überhaupt nicht. U-Bahn fahren, na gut, da kann man ja darauf verzichten. Genau, genau. Ich wohne in Berlin, da kann man verzichten. Da ist es ein bisschen schwierig, darauf zu verzichten, aber trotzdem, das kann man ja handeln. Genau, das habe ich alles geschafft. Mhm. Und darauf bin ich auch stolz. Und jetzt ist es so, dass die Therapie so gegriffen hat, dass ich nächstes Jahr, also mich seit ungefähr 8-9 Monaten bewerbe für eine Berufsausbildung. Wow. Hört sich zwar alles so an, 39 Berufsausbildung, habe leider natürlich bis heute Absagen bekommen, weil ich muss ehrlich sagen, mein Lebenslauf ist natürlich frisiert. Ich kann nicht erzählen, dass ich seit 2002 zu Hause bin, da würde ich keinen Menschen mehr nehmen. Aber das hört sich doch schon nach einer guten Entwicklung an. Ja, das ist eine sehr gute Entwicklung. Ja, warum jetzt mal in deiner Vorstellung, warum sollte das nicht funktionieren, wenn jetzt auch noch ein Kind in eurer Familie wäre? Weil ich einfach Angst habe. Als ich das gehört habe und ich war vor ein paar Tagen bei der Frauenärztin, habe ich so einen Herzschlag gesehen. Oh, da kommen mir die Tränen vor Freude. Mhm. Und was macht die Angst aus? Dass ich das nicht schaffe. Was solltest du denn nicht schaffen? Deine Partnerin ist ja auch noch da. Ja, die ist ja auch lieb und gut, das ist alles okay. Und bloß in letzter Zeit funktionierte das nicht so gut. Okay, das ist kann, ist immer mal klar, normal, das ist, weil es in letzter Zeit nicht so gut funktioniert hat zwischen uns, das kommt noch dazu. Und wir uns immer gestritten haben über unwichtige Kleinigkeiten. Zahnbürste liegt falsch, das liegt falsch. Und das war in den letzten Dreivierteljahr war das so viel. Mhm. Und dann war ich manchmal so innerlich so weit, innerlich zu denken, ach, ich gebe auf, ich ziehe mich zurück, ich trenne mich und sowas alles. Hatte ich auch schon Gedanken, habe ich aber nicht gemacht, weil ich ein sehr anhänglicher Mensch bin und weil ich sehr große Verlustängste habe. Und gut, dann ist das mit dem Kind jetzt passiert. Für mich ist Abtreibung keine Option. Mhm. Ich würde niemals meine Frau dazu drängen oder einmal das auszusprechen, weil sie darüber sehr glücklich ist und ich ihr niemals die Freude und das Glück, was sie empfindet, würde ich ihr niemals kaputt machen. Das ist ja auch sehr ehrenwert und völlig richtig. Würdest du sie denn, weil du das am Anfang so erzählt hast, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, würdest du sie denn verlassen wegen des Kindes? Nein. Ich hatte am Anfang 1000 Gedanken. Mhm. Einfach gehen? Nein. Auch nicht. Das ist für mich ehrenlos. Das mache ich nicht. Dann ist ja eigentlich schon alles klar. Ja. Das Kind wird kommen. Du wirst dich der Angst aussetzen. Ich bin guter Dinge, wie du dich gerade geschildert hast, Ralf. Mit deinen Erfolgen, dass du jetzt sogar bald eine Ausbildung wirst anfangen können und du bist in guter therapeutischer Behandlung offensichtlich, wird die Freude, die Angst irgendwann erdrücken. Okay, daran habe ich auch noch nicht gedacht. Deswegen wollte ich mit dir mal sprechen. Es ist so ein Gefühl, so eine Intuition von mir. Ich glaube, natürlich die erste Verantwortung läuft ja über deine Frau. Da brauchst du dir vielleicht nicht so große Gedanken zu machen. Und das eher Irrationale, was dich jetzt ängstigt, ich glaube, das wird verschwinden, wenn du dem Kleinen oder der Kleinen zum ersten Mal in die Augen schaust. Okay. Gut, das ist ja schön, dass darf ich du sagen? Ja, klar, ich sage ja auch du zu dir. Okay, habe ich mir gar nicht aufgefallen. Nee, danke für diese netten Worte, aber ich merkte, dass ich wirklich, ich sag mal, vielleicht richtig kalte Füße. Das ist unglaublich, weil, wie gesagt, also mein Vater hat mich misshandelt mit Gewalt. Mhm. Ich lehne sowas generell ab. Ich würde niemals mein Kind schlagen. Der kann von mir aus, keine Ahnung, die Bude anzünden. Ich würde mein Kind nicht anfassen. Mhm. Ist mir für mich keine Option, so eine Strafe, so eine drakonische Strafe lehne ich sowieso ab. Also hast du eine schlechte oder schwere Kindheit gehabt durch deinen Vater? Ja, genau, das hatte ich. Er lebt heute noch, ist ein alter Mann. Ich habe trotzdem mit ihm sporadisch Kontakt, weil ich bin ein verzeihender Mensch. Ich sage, es egal. Mhm. Ist vorbei. Aber dadurch werde ich bestimmt auch Angstzustände haben. Dann hatte ich in meiner Teenagerzeit, deswegen auch so, ich war schwerst drogenabhängig. Ich habe alles Mögliche. Mit 13 fing ich an, mit 19 habe ich aufgehört. Also Heroin und Crack und Speed und LSD und ach, was man alles da so genommen hat früher. Das habe ich Gott sei Dank überlebt und bin heute, wie gesagt, natürlich clean. Ich trinke nicht, rauche nicht, meine Frau auch nicht und bin süchtig nach Sport geworden. Naja, okay, wenn es weiter nichts ist, wenn du das so alles kompensieren kannst, ist das ja nicht schlimm. Ich möchte noch einen Gedanken sagen, den ich gerade so hatte, als du das von deinem Vater erzählt hast. Vielleicht umso mehr ein Grund, dass du so in der Lebenskette jetzt das an deinem Kind wieder gut machen kannst, was dein Vater an dir falsch gemacht hat. Nämlich, dass du dein Kind ordentlich, fair und liebevoll behandeln kannst. Und ihm das ist klar. Und ihm ein gutes Leben geben kannst. Das ist ja eine tolle Aufgabe. Mhm. Und ich glaube, die Verantwortung, vor der du vielleicht auch Angst hast, die da auf dich zukommt, ist das so? Ist das auch eine Angst? Wie bitte? Ist das auch eine Angst, die Verantwortung, die auf dich zukommt? Ja, ich sag mal ganz, das kann ich so schon ungefähr definieren. Also die Angst, die Verantwortung, die auf einen zukommt, dann zum Beispiel, wenn ich dann doch nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen kann, dass ich habe ja durch meine Phobien auch nicht so richtig leben können. Ich will nicht egoistisch klingen, vielleicht ist das auch ein bisschen Egoismus, ich weiß nicht, kann sein, aber ich bin kein Egoist in diesem Sinne, so wie manche halt so extrem sind. Narzisstisch veranlagt bin ich auch nicht. So vielleicht, dass ich dadurch auch nicht viel erleben konnte. Also das heißt, ich habe nicht viel von der Welt natürlich gesehen. Ich habe oft viel in meiner Wohnung, also fast mein ganzes Leben in meiner Wohnung gelebt. Mhm. Und dadurch, dass ich dann vielleicht auch die Angst, jetzt kann ich sagen, auch was verpasse, vielleicht so, dass ich dann nicht mehr vieles, sowas hätte eigentlich viel vor. Jetzt, gut, jetzt ist Kind, das ist passiert. Aber du verpasst vielleicht das ein oder andere, dafür aber erlebst du ganz, ganz viel Neues mit und durch das Kind. Und vielleicht wird der, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und, ja, ja. Und vielleicht wird das Kind dir auch noch mehr wieder helfen, ins Leben zu kommen, durch seine Natürlichkeit, einfach durch die Tatsache, dass das Kind da ist. Mhm. Und ich glaube ganz einfach, das sage ich jetzt nicht, um dir etwas Honig um die Nase zu pinseln, so wie du dich jetzt geäußert hast, glaube ich, dass du ein traumhaft toller Vater wirst. Dankeschön. Und das ist ein Glücksgefühl für dich ja auch, wenn du das dann mitbekommst, dass das gut funktioniert zwischen dir und dem Kind. Mhm. Hast du mit deinem Therapeuten darüber gesprochen? Ja, das war letztes Jahr noch am Anfang der Therapie, war das für mich überhaupt kein Gedanke. Ich hatte mich damals am Anfang der Therapie gefragt, waren Sie irgendwann mal Kinderwunsch? Ich so, nö, das ist für mich eigentlich gegessen, das Thema. Und dann sagte er ungefähr vor, naja, 5 Monaten, habe ich mal so gefragt, was denken Sie eigentlich darüber? War halt so zufällig. Ich meine, ich glaube nicht an Zufälle, aber es war einfach so eine Frage. Mhm. Was halten Sie eigentlich davon? Was wäre ich denn für ein Vater, so nach den so langer Therapie, die wir schon gemacht haben? Mhm. Da sagte er, also Sie sind ein guter Vater. Und das ist einfach mein Bauchgefühl. Mhm. Und jetzt sagst du das auch noch zu mir. Das hat mich sehr erleichtert. Und weil ich extreme Angststörung habe, ist es bei mir so extrem, dass ich manchmal keine Luft kriege. Mhm. Aber das gehört vielleicht einfach auch irgendwo dazu. Aber es ist bei mir halt so verstärkt, weil ich halt eine Angst Patienten. Lieber Ralf, ich habe dir so meine Meinung dazu gesagt, meine laienhafte Meinung. Vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn meine Psychologin, die im Hintergrund arbeitet, die auch noch ein Feedback geben könnte. Ja, sowieso gerne. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Okay, dürfte ich dir noch eine Sache sagen, ein Kompliment? Ja. Ich weiß ja, dass du mit deiner Sendung aufhörst. Ja. Ist auch in Ordnung. Ich kenne dich schon, ich weiß nicht, ich glaube 93 oder 95 hast du angefangen. 95, ja. Und ich habe in meiner schwersten Drogenzeit dich öfters auch gesehen und also mein ganzes Leben, jetzt gehe ich auch auf die 40 zu, ich werde dieses Jahr noch 40. Ich wollte dir von meinem tiefsten Herzen meinen Dank aussprechen, was du für eine Geduld, eine Kraft hattest in dieser Sendung. Und ich sage so, es wird niemals in dieser Zeit, was ich kenne, es wird dich keine einfach ersetzen können. Das geht, ist unmöglich. Du bist einmalig, das meine ich positiv. Und ich danke dir für viele, viele Menschen, die du helfen konntest. Und danach, wenn du in Rente gehst, lass dir niemals von irgendjemandem dich verletzen. Bleib gesund und lebe glücklich bis ans aller Ende deiner Tage. Lieber Ralf, danke. Sehr, sehr nett. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Und danke für deine Worte und Gott schütze dich. Vielen Dank. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Okay, danke. Schöne Nacht noch. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Puh, nach so einem Kompliment muss ich erstmal durchatmen. Wir sind übrigens wieder da nach unserer Sommerpause in der Nacht vom 5. auf 6. September. Damit ihr das schon mal euch vormerkt, in der Nacht vom 5. auf 6. September sind wir wieder da. Hier ist Sarah und Sarah ist 28. Guten Morgen, Sarah. Schönen guten Abend, Domian. Hallo. Hallo Sarah, weswegen rufst du an? Erstmal freue ich mich sehr, dass ich mit dir sprechen darf. Vielen lieben Dank, dass ich durchgekommen bin. Ich danke dir. Und vorweg möchte ich noch sagen, ich höre dich wirklich jeden Morgen bei der Arbeit. Das ist das Erste, was ich mache. Morgens bei der Arbeit? Morgens, genau. Ja. Man kann deine Folgen ja im Nachhinein nochmal anhören. Ja, ja. Und das tue ich dann morgens immer bei der Arbeit, mache meine Stöpsel rein und das ist so, statt Kaffee, so morgens Domian hören. Was arbeitest du denn? Ich bin Bürokraft und habe das Glück, dass ich da auch nebenbei ein bisschen Musik hören darf. Und ah ja, okay, dann geht das. Ja. Genau. Ja. Gut, aber jetzt zu dir und deinem Anliegen. Genau, mein Anliegen. Und zwar ist das nicht so schön, es geht um den sexuellen Missbrauch meines Vaters. An dir? An mir. Mhm. Genau. In meiner Jugend ist das geschehen. Ich kann ja ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wann das war. Ich würde jetzt mal so schätzen mit 16, 17, aber das habe ich irgendwie verdrängt. Du warst schon so, also so alt schon? Ja. Ist es einmal passiert oder über eine längere Zeit? Über eine längere Zeit. Also ich würde jetzt mal so schätzen, das ging bestimmt ein halbes Jahr immer mal wieder. Ja, und es war halt so, dass ich nachts nach Hause kam und er dann immer im Wohnzimmer saß und noch ein bisschen was getrunken hat. Und also er hat auch damals viel getrunken. Und ich habe mich dann zu ihm gesetzt und nichts ahnt und habe noch eine Zigarette mit ihm geraucht, habe mit ihm gesprochen. Das war alles super, bis er dann eben Annäherungsversuche gemacht hat und mich halt eben betatscht hat. So ist man ja mit 16 schon, ich sag mal, ein bisschen selbstbewusster und stärker als mit 12 oder so. Wie hast du darauf reagiert? Es war wie eine Schockstarre für mich. Also ich konnte darauf gar nicht wirklich reagieren. Ich habe erstmal gar nichts machen können. Es war halt wie im Schock und bin dann halt, hab dann irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt ins Bett, ich gehe jetzt hoch. Das hat er dann auch akzeptiert und dann war auch für ihn gut, aber er hat es halt dann immer wieder versucht. Das Komische daran war, dass ich auch immer wieder, nachdem ich mit meinen Freunden weg war, nachts zu ihm gegangen bin, obwohl ich ganz genau wusste, dass er das getan hat. Ist er denn so weit gegangen, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist? Nein, das nicht. Ein Glück nicht, nein. Es war Fummelei. Es war ein Begrapschen. Ja. Er bei dir oder musstest du bei ihm auch? Er wollte das bei sich auch, aber ich habe es nicht gemacht. Er hat es dann auch ein Glück akzeptiert, aber es war auch schon schlimm genug für mich. Also. Zu der Zeit, als das da geschah, war deine Mutter in der Wohnung? Ja, sie war oben im Bett und hat geschlafen. Und ja, ich hätte genauso gut eigentlich, also da mache ich mir jetzt selber ein bisschen Vorwürfe, dass ich nicht einfach hochgelaufen bin und gesagt habe, hier, da läuft was falsch. Ne? Du hast gerade gesagt, dass du dich so schwer daran erinnern kannst. Das hört man ja oft bei Opfern von sexuellem Missbrauch, dass manche Sachen wie weggeblendet sind. Ja. Aber dann noch die Frage, wenn er das in dem Alter sogar versucht hat bei dir, bist du sicher, dass er es nicht schon auch als Jugendlicher, als Kind bei dir versucht hat? Das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, wenn, dann habe ich es verdrängt und kann mich daran nicht erinnern. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht so gewesen ist. Dass er da noch nichts versucht hat. Das kam erst so in meiner Jugendzeit, als sich da eben ein bisschen mehr entwickelt hat, körperlich. Und ja, das wäre eine Erklärung, dass er dadurch seine Reize, die Reize empfunden hat und du dann eine junge Frau wurdest für ihn. Ja, genau, eventuell, ja. Wie kam es oder was ist geschehen, dass es dann aufhörte? Ich habe das, also es hat einfach so aufgehört, komischerweise. Also ich habe auch immer wieder geäußert, nein, hör auf, ich möchte das nicht. Und er hat es dann irgendwann zum Glück sein lassen. Ich habe es dann lange für mich behalten und habe dann nach 1 bis 2 Jahren bestimmt, hat es gedauert, meiner Mutter dann erzählt. Und die ist natürlich komplett zusammengebrochen, hat geweint und hat ihn mit mir zur Rede gestellt. Er hat es aber abgestritten und hat gesagt, ach, das waren doch nur Spielchen, stell dich nicht so an. Und ja, meine Mutter hat es mir natürlich geglaubt, aber sie hat sich von ihm nicht getrennt. Sie ist mit ihm zusammengeblieben. Kritisierst du das an ihr? Nimmst du es ihr übel? Ja, sehr. Ja. Sehr. Gibt es eigentlich noch andere Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu deinen Eltern? Gut, das ist ja eben mein Problem. Also mein Vater, ich war immer ein Papakind und er hat mich mit dieser Aktion, sage ich mal, sehr, sehr enttäuscht und sehr verletzt natürlich und schockiert. Ja, er hat eigentlich alles kaputt gemacht, ne? Was er vielleicht an Vertrauen aufgebaut hatte und Liebe und Zuneigung ist weg. Alles weg, ja. Auch zu anderen Menschen, also. Ja. Aber nochmal, wie ist das Verhältnis heute? Du sagst gut. Wie kann das gut sein? Das ist eben das Komische daran. Also ich war halt immer Papakind. Ich habe ihm das, ich habe es immer verdrängt jahrelang und habe mir gedacht, okay, du verstehst, also ich habe mich weiterhin gut mit ihm verstanden. Es war immer trotzdem noch ein gutes Verhältnis und ich habe ihn sogar, er ist dann irgendwann weggezogen. Meine Eltern haben sich auch getrennt, haben sich scheiden lassen. Ach so, dann doch irgendwann? Irgendwann, ja, das aber aus anderen Gründen wohl anscheinend, also jetzt nicht deswegen. Bist du sicher, dass deine Mutter vielleicht nicht doch das immer im Hintergrund hatte? Nein, das ging eher von meinem Vater aus. Ach so. So, das heißt, du besuchst ihn jetzt auch alleine? Also er hat wieder eine neue Frau und ich fahre da auch immer noch hin und das ist halt eine Sache, die ich mit mir langsam nicht mehr vereinbaren kann. Also ich habe bis heute keine Therapie gemacht und ich denke mir dann immer, ja, warum fährst du da überhaupt noch hin? Es belastet mich ja schon immer wieder, dass ich drüber nachdenke und das geht mir nicht aus dem Kopf. Verstehe. Zumal er das auch noch, er hat es ja dann nochmal verschlimmert, indem er es abgestritten hat. Genau. Sprichst du mit deiner Mutter noch darüber? Gar nicht mehr. Also es wurde seitdem auch gar nicht mehr angesprochen. Ist denn das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter, hat das auch Risse gekriegt dadurch? Ja, schon irgendwo, also meinerseits zumindest. Also sie ist immer noch so wie früher, also da hat sich jetzt von ihrer Seite nichts geändert, aber ich bin da immer noch so ein bisschen teilweise sehr distanziert ihr gegenüber und nehme ihr das natürlich schon immer noch übel. Das verstehe ich, das würde ich ganz genauso empfinden wie du. Sarah, aufgrund der Tatsache, dass du fährst zu dem Vater und hast dabei ein schlechtes Gefühl. Oder ein ambivalentes Gefühl. Ja, so will ich es nicht ausdrücken. Also es ist so, ich fahre dahin und ich freue mich so. Also ich sehe ihn ja öfter sehr lange Zeit nicht, weil er weiter weg wohnt. Und ich freue mich sogar richtig, ihn zu sehen. Und also das halte ich für nicht normal. Ich weiß, das ist so ein... Genau, das meinte ich auch mit Ambivalenz. Du fährst hin, wie du es jetzt noch besser ausgedrückt hast, freust dich sogar und bist darüber erstaunt, dass du dich freust. Ja. Weil letztendlich das immer in dir ist und als Schatten über euch natürlich steht. Genau. Wie ist es denn, wenn du da weggehst? Was für ein Gefühl hast du dann? Immer ein ungutes Bauchgefühl. Also ich fahre da immer mit einem unguten Gefühl wieder weg. Ich kann aber auch nicht beschreiben, womit das zusammenhängt. Ob das wirklich mit dieser Geschichte zusammenhängt oder einfach, weil ich weiß, ich sehe ihn jetzt längere Zeit nicht wieder und werde ihn dann vielleicht womöglich wieder vermissen, weil das ist ja auch so ein Thema. Also es ist tatsächlich so, dass ich teilweise denke, Mensch, er würde es ihn ja gerne mal wiedersehen und das ist... Wie verabschiedet ihr euch? Umarmt er dich? Ja, das macht er schon. Wie empfindest du das? Das Anfassen von ihm? Nicht so angenehm. Das ist halt so eine Sache, die ich nicht mehr so gerne möchte. Sarah, ich rate dir ganz dringend zu einer Therapie. Ja. Um genau dieses Verhalten mal zu verstehen, aufzuarbeiten, zu beleuchten. Du fährst hin, freust dich, bist irritiert darüber, dass du dich freust, hast ein komisches Gefühl, wenn du weggehst, hast du ein komisches Gefühl. Ja. Kann ich alles irgendwie erahnend nachvollziehen, was du sagst? Auch dieses, dass man da hinfährt, aber dann doch wieder ein schlechtes Gefühl hat. Ja, es ist halt immer noch der Vater. Noch der Vater, aber er ist auch Täter. Ich weiß, ja. Und vielleicht unter Umständen, wenn du nicht zu sehr abgewehrt hättest, wäre noch Schlimmeres passiert damals. Ja, also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass noch Schlimmeres passiert wäre, aber das weiß man nicht, ja, du hast recht. Also es kann auf keinen Fall in deiner Entwicklung schaden, wenn du diesen Weg in eine Therapie gehst. Ja, die Meinung wollte ich mal hören. Bin ich ganz fest von überzeugt. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ja vielleicht, aber vielleicht auch anders. Nee, mach es mal. Ja, ich habe immer Angst davor gehabt, weil ich mir gesagt habe, die Konfrontation damit wird mich wahrscheinlich sehr, sehr runterziehen und ich werde da wahrscheinlich sehr drunter leiden, weil ich mich damit konfrontieren muss und auseinandersetzen muss. Aber du hast es ja eben nicht komplett verdrängt. Ja. Wenn du es, sagen wir, zu 90% oder 95% verdrängt hättest, dann würde ich auch noch sagen, naja, ist es jetzt so gut, das alles wieder aufzuwühlen. Aber so wie du es mir gerade geschildert hast, ist das ja sehr präsent bei dir. Ja, sehr. Ja. Sehr, ne? Ja, siehst du. Ja, mach es. Ja, das wollte ich tun, ja. Auch in deinem Fall möchte ich gerne, dass Magdalena noch mal ein paar Worte mit dir spricht, die dir vielleicht noch das eine oder andere an Tipps geben kann für die Therapie. Das wäre super. Sehr gerne, Sarah. Dann bitte ich dich aufzulegen. Magdalena ruft dich zurück. Vielen Dank, Domian. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ne? Alles Gute dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.26 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postbox. Es hat geschrieben Daniel. Und zwar zu unserem Thema raushängender Darm. Über diese Unappetitlichkeit haben wir ja vor ein paar Tagen gesprochen. Es hat jemand angerufen, der sich darüber aufgeregt hat, beim Kölner CSD jemanden gesehen zu haben, der angeblich mit einem nackten Hintern rumlief und da hing angeblich ein Stück Darm raus. Und ich habe so gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist nicht möglich, aber wir haben sehr viel Post dazu bekommen. Offensichtlich scheint das doch irgendwie möglich zu sein. Daniel hat geschrieben, hi Domian, das bei einem Menschen, der Darm heraushängen kann, geht 100%. Das habe ich schon oft in Fisting-Videos gesehen. Beim Herausziehen der Faust kann man den Darm mitnehmen und nach außen stülpen. Das sieht dann wirklich aus wie eine Rose. Sehr unappetitlich. Vielleicht geht es, aber und wenn es wirklich so war, finde ich es unfassbar, dass jemand auf dem CSD sowas tut. Habe ich null Verständnis. So, zum Thema Berlin. Diese Woche, hallo Domian, schreibt Bert, ich wüsste gerne Folgendes. Als der Deutsche Bundestag darüber abgestimmt hat, ob denn nun Bonn Hauptstadt bleibt oder Berlin es werden soll, was hast du denn damals als Kölner dazu gesagt? Warst du etwa für Berlin, obwohl das für deine Heimatregion Köln-Bonn einen herben Rückschlag und Verlust bedeutete? Lieber Bert, natürlich war ich für Berlin. Bonn ist eine bezaubernde Stadt, aber Berlin sollte unsere Hauptstadt werden. Das war meine Meinung damals. Übrigens haben alle Politiker 40 Jahre lang in allen Sonntagsreden das immer wieder beschworen. Und dann hatten wir das große Glück der Wiedervereinigung und dann sollte es natürlich auch Berlin werden. Das war meine Meinung damals, obwohl ich Kölner bin und ich weiß, dass es für diese Region ja nicht gerade so toll war. So, dann hatten wir vor ein paar Wochen mal irgendwie das Thema Ehe und unkonventionelle Formen der Ehe und da habe ich, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, warum nicht eine Ehe zu dritt oder Ehe zu viert? Und darauf schreibt Thorsten, lieber Domian, mein Gott, bist du prüde geworden. Ehe zu viert? Warum diese Einschränkung? Ich denke, es sollte keine Grenze nach oben geben. Vor allem könnte man ja auch noch andere Lebewesen einbeziehen. Ich schlage vor, dass du sofort deinen Hut nimmst. Denn langsam ist es nicht mehr zumutbar, täglich deine fortschreitende Erkrankung mitzuerleben. Thorsten ist sicher jemand, der auch gegen die Ehe für Schwule ist, für Homosexuelle. Dann eine Mail, die mich sehr gefreut hat von Melanie. Melanie schreibt, hi Domian, ich finde es einen so großen Verlust, wenn du Ende des Jahres aufhörst. Ich bin Neurologin und Psychiaterin und du hast mich während meines ganzen Studiums begleitet. Manchmal ertappe ich mich dabei, wenn ein Patient vor mir sitzt und er mir seine Anliegen schildert, dass ich denke, was würde jetzt wohl Domian dazu sagen? Denn so vieles kann man mit reiner Wissenschaft und Universitätswissen überhaupt nicht ordnen und weiterführen. Dazu braucht es Intuition, Empathie und oftmals auch Spiritualität. Ich danke dir für alles, habe Glück und erlebe Gutes. Deine Melanie. Vielen, vielen Dank, Melanie. Hat mich sehr gefreut. So, und dann noch drei Fragen an den Moderator von Christoph und Jan. Die beiden schreiben, hi Domian, wir haben gehört, dass du ein Freund der klassischen Musik bist. Hast du einen Top-Favoriten? Ja, ich glaube schon, dass ich das sagen kann. Ich habe einen Top-Favoriten, nämlich das Requiem von Mozart. Und ich beschäftige mich gerade mit dem Spätwerk des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Und das steht ganz hoch jetzt bei mir mittlerweile auch so in der Skala. Dann zweitens, glaubst du, dass in früheren Jahrtausenden schon einmal Außerirdische auf der Erde waren? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Möglich ist ja alles. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viel außerirdisches Leben im All gibt und wahrscheinlich auch höchste Intelligenz. Und warum sollen die nicht vor ein paar tausend Jahren, als wir noch mit Knüppeln hier durch die Wälder liefen, irgendwie hier gewesen sein? Ja, vielleicht. Aber es hat, glaube ich, keine große Relevanz so für unser Leben. Und die letzte und dritte Frage. Was wäre dir lieber? Eine Woche amerikanischer Präsident sein oder eine Woche Papst oder eine Woche Paris Hilton? Das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Also eine Woche Papst fände ich auch schon ziemlich scharf. Aber da es mich brennend interessieren würde, wie Frauen wirklich fühlen, würde ich mich entscheiden, eine Woche Paris Hilton und in dieser Woche würde ich so viele Jungs flachlegen, dass es krachen würde. Die Musik ist für Ende der Postbox. Und wir machen weiter mit der Sendung. Hier ist Andrea und Andrea ist 41. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Freue mich, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir sprechen darf. Was ist dein Thema? Alkohol. Ich bin süchtig. Und ich habe schon viel versucht. Ich habe mich selber in Kliniken eingewiesen. Ich habe Selbsthilfegruppen aufgesucht. Ich habe Psychiater aufgesucht. Ich war jetzt letztens wieder 3 Monate in einer Klinik und ich schaffe es nicht, davon loszukommen. Und mittlerweile wird es ein bisschen besser, weil ich in einer ganz neuen Liebesbeziehung bin. Mein Partner findet das natürlich überhaupt nicht witzig. Mhm. Gelinde gesagt, ja, der findet das richtig, richtig, Entschuldigung bitte, scheiße. Ja. wie lange bist du denn Alkoholikerin eigentlich schon? Ich habe angefangen, das erste Glas Alkohol zu trinken. Das war vor etwa 8 oder 9 Jahren. Ach, erst? Ich habe vorher niemals auch nur, ich habe nicht mal ein Glas Bier getrunken oder sowas. Nie. Mhm. Niemals. Wie kam es denn dann zu dieser heftigen Entwicklung? Ich bin Zeit meines Lebens immer gemobbt worden, von Kindergarten an. Mhm. Und dann kam ich in eine Situation, in der ich eine Teamleiterposition innehatte im Ausland. Eine was? Eine? Eine Teamleiterposition. Teamleiterposition, okay. Ja, genau. Und es war die totale Überforderung. Ich war völlig alleine. Mhm. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Und ich wollte einfach nur mal wieder eine Nacht durchschlafen. Mhm. Also habe ich damals mein erstes Glas Martini getrunken. Mhm. Und das war toll. Ich konnte schlafen. Das war super. Mhm. Und ich muss dir nicht erzählen, ich meine, du machst den Job jetzt auch schon ein paar Jahre, wenn man einmal damit anfängt, dann kommt irgendwann das zweite Glas, dann kommt irgendwann das dritte Glas und dann steigert sich das relativ schnell bis hin zu einer Flasche Wodka pro Tag. Oha, das ist natürlich viel Stoff. Und währenddessen hast du noch gearbeitet? Ich habe währenddessen noch gearbeitet. Ich meine, jetzt arbeite ich seit 3 Jahren nicht mehr, weil es einfach nicht geht. Mhm. Ich bin jetzt gerade wieder im Bewerbungsprozess drin, weil ich momentan halbwegs im Griff habe. Ich trinke immer noch, das ist immer noch der Fall. Ja, wie viel trinkst du denn am Tag? Ja, es kommt bis zu einer Flasche Wodka. Immer noch so viel? Immer noch. Weil du gesagt hast, ich habe es halbwegs im Griff. Ja, das ist auch richtig, weil ich es schaffe mittlerweile, dass ich wochenweise nicht trinke. Und wie ist es gerade in dieser Woche und heute gewesen? Also heute zum Beispiel überhaupt nicht, gestern auch nicht, vorgestern aber. Und du kannst wirklich, dann, das ist ja erstaunlich, dann so an 1, 2, 3, 4 Tagen komplett aufhören und der Körper verlangt nichts danach. Doch, und wie? Und wie? Und wie? Also ein Kampf. Das ist ein steter Kampf, ja. Das sind 24 Stunden am Tag, die ich damit zubringe und die ich dagegen ankämpfe. Mhm. Also wirklich jede wache Minute geht damit drauf. Und das ist extrem zehrend, das ist extrem anstrengend. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil ich weiß um all die negativen Folgen, die Alkoholkonsum haben kann. Mhm. Es ist nicht so, als würde ich das irgendwie ausblenden, als wüsste ich das nicht. Ich weiß das alles. Ich weiß auch, wie es ist, durch einen kalten Entzug zu gehen. Ich habe das schon ein paar Dutzend Mal hinter mir. Ein paar Dutzend Mal schon? Ja. Mhm. Also ich weiß genau, wie das ist. Ich weiß genau, Erbrechen, Schwitzen, Schwindel, Zittern, Halluzinationen. Ich kenne das volle Programm. Und ich schaff's trotzdem nicht. Und es ist furchtbar. Weil ich tue damit nicht nur mir weh, ich tue damit auch meinem Partner weh. Der kann das natürlich, irgendwann wird der auch sagen, sorry, Andrea, es geht nicht mehr. Ja, so wird es sein. Wie lange bist du mit ihm jetzt zusammen? 2 Monate. 2 Monate? Ja. Natürlich ist das für einen Partner immer eine große Belastung und man geht als Alkoholiker das Risiko ein, dass der Partner irgendwann sagt, das reicht mir, ich gehe. Ja, weil ansonsten ist es ja auch wirklich gefährlich, Stichwort Co-Abhängigkeit. Mhm. Könnte ich auch wirklich gut verstehen und ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll, um da rauszukommen. Du hast ganz am Anfang gerade etwas gesagt, was ich aufgrund einer Kopfhörerstörung nicht richtig mitgekriegt habe. Deswegen frage ich nochmal, wie oft hast du schon einen klinischen Aufenthalt hinter dir, sofern du das da gesagt hast am Anfang? Also ich war insgesamt in 3 Entzugskliniken, habe dann noch bestimmt 3 oder 4 Mal so entzogen, in einem ganz normalen Krankenhaus, also dann für 3, 4 Tage. Okay, in diesen Entzugskliniken, wie lange warst du da? 3 Monate. Jeweils? Nee, ich war beim ersten Mal bin ich nach 14 Tagen rausgeflogen, beim zweiten Mal nach 8 Tagen und beim dritten Mal nach 3 Monaten. Mhm. Bist du rausgeflogen? Hast du gerade gesagt rausgeflogen? Ja, ich bin rausgeflogen, ja. Weil du getrunken hast? Weil ich getrunken habe, ja. Nach diesen, als du 3 Monate dort warst, das war ja dann der längste Aufenthalt. Richtig. Wie hast du dich da gefühlt? Ehrlich gesagt, ich war einfach nur froh, dass ich wieder draußen bin, weil in diesen Entzugskliniken, das hört sich immer so toll an und jeder denkt immer, das ist jetzt die beste Lösung, die man überhaupt finden kann. Mhm. Aber de facto ist da halt hauptsächlich Langeweile angesagt. Mhm. Ja. Und man lebt in einer künstlichen Welt, in einer Glocke. Ja. Unter ja, einer Käseglocke. Genau. Und die Bewährungsprobe ist dann, wenn man rauskommt, nämlich in den normalen Alltag wieder. Genau. Mhm. Und im Prinzip sitzt man halt da und was macht man? Man langweilt sich. Mhm. Aber ich frage trotzdem, hab es deshalb gefragt, immerhin hast du diese 3 Monate durchgehalten. Ja, wobei ich habe zwischendurch auch getrunken, nur es hat keiner gemerkt. Ah ja. Mhm. Ja, so. Völlig idiotisch. Ja, ich gehe selber dahin, ich habe den Platz selber gesucht, ich habe das alles selber organisiert, ich habe das alles freiwillig gemacht. Mich hat keiner gezwungen, dahin zu gehen. Ich habe das freiwillig gemacht und sitze da und trinke wieder. Ja, es ist völlig irre und auch völlig bescheuert. Ja. Ne? So muss man sagen. Hm. 100%. So, jetzt kannst du das ja alles vergleichen. Du warst in der Entzugsklinik, du warst in einem normalen Krankenhaus, hast da Entzüge gemacht, kalten Entzug, du kennst das ganze Programm. Ja. Und du kennst es auch, alleine zu Hause zu sitzen und es alleine zu versuchen. Oh ja. Was ist das Schwierigste? Ich trinke in 2 Fällen. Das Schwierige ist, wenn ich mich langweile, das ist ganz übel. Mhm. Und ich trinke, wenn es mir gut geht. Mhm. Idiotischerweise. Dann kommen Endorphine, werden freigesetzt, ich fühle mich euphorisch. Und dann ist es natürlich ganz toll, dann sagt man sich, ja, so ein Glas Riesling und Fisch, ne? Mhm. Ist ganz gut. Und natürlich ist das Falscheste, was man machen kann, klar. Okay, meine Frage war gewesen, was ist das Schwierigste? Von den Möglichkeiten, sich zu eventuell vom Alkohol zu lösen, die du jetzt schon ausprobiert hast, und mehr gibt's ja nicht. Ich kann dir die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Mhm. Ich weiß es nicht. Es klingt jetzt wahrscheinlich total blöd, aber ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, als Außenstehender, als jemand, der das noch nicht miterlebt hat, dass der effektivste Weg schon der Weg über die Klinik ist. Über die bitte was? Über die Klinik ist. Und über einen langen Aufenthalt in der Klinik. Und das Problem, was du gerade geschildert hast in der Klinik, muss man dann versuchen zu lösen, dass die Langeweile nicht auftaucht, dass das sinnvoll gestaltet wird, diese Zeit. Ja, der Weg ist mir jetzt versperrt. Dadurch, dass ich ja jetzt auf... habe ja durch mein eigenes Verschulden ist ja jetzt diese Therapie abgebrochen worden. Ach so, und dann geht das so schnell nicht nochmal. Richtig, richtig. Da muss man 3 Jahre warten. Welche Möglichkeit hättest du denn im Moment? Ich habe einmal die Möglichkeit, Selbsthilfegruppen aufzusuchen. Mhm. Ich stehe auch schon auf der Liste bei einer Psychiaterin für eine Psychotherapie. Mhm. Dauert allerdings etwa 6 bis 9 Monate, bis ich da unterkomme, aber ich stehe auf jeden Fall schon mal auf der Liste. Mhm. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die ich aktuell sehe. Und nochmal ins Krankenhaus zu gehen? In ein normales Krankenhaus? Ja, das bringt ja nichts. Die behalten einen da vielleicht 3-4 Tage, vielleicht auch eine Woche. Mhm. Dann ist aber der Suchtdruck nicht weg. Nee, das ist klar, aber da ist die erste große Hürde überschritten. Ja, aber das mache ich ja jetzt schon zum dutzendsten Mal zu Hause. Also das ist. Alter, ich suche gerade mit dir. Denn es führt überhaupt keinen Weg daran vorbei, etwas nochmal zu tun, was du schon mehrmals gemacht hast. Eine andere Chance hast du ja gar nicht. Und ich habe immer zum Hinterkopf, ob dich vielleicht antreiben, animieren kann die neue Liebe, dass du das für dich und euch und für eure Gemeinschaft machst, dass dir das wirklich Kraft geben kann, den Ehrgeiz zu entwickeln, durchzustarten. Ja, ich hatte auch jeden Rückhalt, den ich überhaupt noch haben kann, habe ich in dieser Beziehung. Also mein Partner, der hat mir sogar angeboten, wenn irgendwann der Suchtdruck so groß wird, ruf mich an, ich komme auch von der Arbeit nach Hause und wir packen das zusammen. Mhm. Also es ist ja eigentlich eine sehr gute Voraussetzung. Ja. Mit den von dir gemachten Erfahrungen und mit all dem Wissen, was du von dir hast mittlerweile und was du über diese Therapieformen und Entzug und so etwas, was du, also du weißt so viel, dir kann man ja gar nichts mehr groß erklären. Braucht man ja auch nicht erklären. Ich glaube, nee. Die Quintessenz von allem ist, und das weißt du auch, dass der Schlüssel in deinem Willen liegt. Nur da. Ich weiß. Nur da liegt er. Und genau das machst du schwer. Ja, ich weiß, das ist total schwer. Aber das ist, und das ist halt das Schwierige in so einer Suchtsituation, dass du alles und alles und alles aktivieren musst, diesen Willen zu stärken. Du machst es für deinen Freund, du machst es für dich, du bist eine junge Frau noch, du machst es für deine Zukunft. Um aus dieser Hölle herauszukommen, aus dieser Gosse herauszukommen, aus diesem Dreck herauszukommen, in dem du da steckst. Ja, das ist wirklich wahr. Ich habe alles verloren. Ich habe meinen Job verloren, ich habe meine Wohnung verloren. Mhm. Meine Gott sei Dank habe ich eine Wohnung jetzt, klar, aber ich habe wirklich verdammt viel verloren. Mhm. Ich habe einen Gutteil meiner Gesundheit eingebüßt an diese Krankheit. Mhm. So, siehst du, das ist dir auch alles vollkommen klar. Daher. Das ist mir alles vollkommen klar, ja. Kann ich nur an dich appellieren, deinen ganzen Willen wirklich zu sammeln in dir und nach vorne zu gehen und mit der Hilfe auch deines Freundes, der dich mental ja offensichtlich toll stützt, zu kämpfen. Du musst einen Kampf führen. Ja. Einen Krieg in dir führen gegen die Sucht, gegen den. Ich fand es gerade sehr, sehr schön zu hören. Vor Sarah war ein junger Mann dran bei dir am Telefon. Und der hat gesagt, dass er auch süchtig war. Mhm. Und er hat gesagt, er hat es geschafft. Mhm. Genau. Ja. So, Andrea. Das sind immer solche Geschichten, an denen ich mich immer so ein bisschen wieder aufrichte und sage, egal wie oft das jetzt schon schief gegangen ist, irgendwann muss es auch mal genau, laufen. Das ist die richtige Einstellung. Genau das ist die Einstellung. Andrea, ich sehe gerade, unsere Zeit rennt in großen Schritten davon. Ich kann dir meinerseits nicht mehr sagen als das, was ich gesagt habe. Gerne biete ich dir aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Das wäre super. Sehr gerne. Magdalena ruft dich gleich zurück. Du legst auf und sie meldet sich. Danke. Toi, toi, toi, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. So, und hier geht's weiter mit der Christel. Und Christel ist 80 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christel. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass ich noch angenommen werde. Ja, weswegen rufst du an? Ich habe das Buch gelesen, Die vergessene Generation. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden, denn da sind viele Sachen drin, die mir erst jetzt so richtig bewusst geworden sind, wie sehr ich doch mein ganzes Leben lang gelitten habe unter den Kriegserlebnissen. Mhm. Mit vergessener Generation meint der Autor welche Jahrgänge? Also es geht da in dem Buch um die Kriegskinder, die immer übersehen wurde, wo sich niemand für interessiert. Und nach dem Krieg wurde überhaupt nicht darüber gesprochen. Mhm. Wenn gesprochen wird, dann hieß es, sei froh, dass du noch lebst. Mhm. Und die Kriegserlebnisse als solche will ja keiner hören. Wie alt warst du? Also ich bin Jahrgang 36. Mhm. Und als die Bomben, ich bin Ur-Berlinerin, ja. Habe den ganzen Krieg mehr oder weniger in Berlin miterlebt. Und ich war 7 Jahre alt, als die ersten Bomben fielen und wir jede Nacht in den Luftschutzkeller mussten. Das heißt, du hast richtig heftig was mitgemacht. Ja, ich habe 2 ganz schwere Bombenangriffe mitgemacht. Den ersten, da haben wir im Haus von meinem Opa, der hat ein Familienhaus gehabt. Mhm. gewohnt und wir waren da im Keller und es war heftiger Bombenhagel Und mein Opa sagte noch, ach, wir gehen lieber um die Ecke und bleiben nicht hier an der Treppe sitzen. Und wir haben kaum gesessen, da krachte es. Steine kamen die Kellertreppe runter. Es kam Rauchwolken, Schutt, alles an. Und mein Opa hat sich dann nach oben gequält und hat gesagt, unser Haus steht aber gerade rüber. Das Haus ist alles auf unser Haus raufgefallen. So, das ja, und nächsten Tag dann mein kleiner Spielkamerad tot, die Eltern tot. Mhm. Hast du auch als Kind tote Menschen gesehen? Ja. Ja, das blieb gar nicht aus in der Zeit. Nein, ich habe dann noch einen schweren Angriff mitgemacht. Da waren wir dann in einem nächsten im Wohnhaus. Und da saßen wir im Keller, da ging dann immer das Radio. Und da wurde dann verschlüsselt immer durchgegeben, wann, woher die Bomber kommen. Mhm. Und ich höre heute noch das Radio. Schwerer Bombenanflug, schweres Bombengeschwader in Anflug auf Gustav 9. Und Gustav 9 war Nordberlin. Dann wurden eben die Decken über den Kopf gezogen. Meine Mutti hat das Vater Unser gebetet, immer wieder von vorne wieder los. Mhm. Und die Bomben, die krachten, das man hörte das Surren. Und dann ging das Licht aus, dann fiel der Putz von der Decke, wir haben Todesangst ausgestanden. Mhm. Und ihr saßt alle im Keller, ne? Ja, im und die Bunker. Kinder und die Frauen, die schrien in Panik, die wollten aus dem Keller raus. Und dann haben sie die Tür aufgemacht und die Männer haben durch den Luftdruck die Kellertür nicht mehr zugekriegt. Ja. Mhm. Und danach sind wir dann nach Ostpreußen gekommen. Mhm. Da war es sehr schön, aber da konnten wir bis 7 Monate bleiben. Ja. Dann kamen die Russen. Ja. Da mussten wir wieder zurück nach Berlin. Mhm. Und dann war ja der große Angriff auf Berlin von den Russen. Mhm. Und da habe ich dann auch noch ein Erlebnis. Ich weiß gar nicht wieso. Ich war damals 9 Jahre alt und ich wollte unbedingt zum Rathaus irgendwelche Papiere holen. Mhm. Und wir waren 5 Kinder und gingen am Park lang und da ging dann der Ansturm der Russen los. Mhm. Und da ging die Stalin-Orgel, ich weiß nicht, ob du das hier räuchtest, das singt ja so. Ging das ja. Und die ganzen Granaten flogen über unsere Köpfe. Und wir rannten dann schnell nach Hause. Dann sagte eine Frau, Kinder, geht nach Hause. Hier ist eine Granate in der Straße eingeschlagen. Da stand eine Schlange vom Fleischer. Und da sind so viele Tote. Mhm. Naja, und dann sind wir im Keller alle. Dann haben wir da 14 Tage oder was, ich weiß nicht mehr wie lange, alle im Keller zugebracht. Und ich bin da mit meinem Opa mal in den Hausflur gegangen, um ein bisschen frische Luft zu kriegen. Und in dem Moment ist vor der Haustür eine Granate eingeschlagen und hat einen Mann getötet. Und das hast du wieder gesehen? Na, gesehen, den Mann habe ich nicht. Ich habe bloß den Einschlag. Und ich bin in Panik dann im Keller. Mhm. Und mein Opa hat dann den Mann weggebracht. Sie wollten ihn noch retten, aber er ist verstorben auf dem Weg. Also wenn man das so hört... Und ich kenne diese Geschichten auch sehr gut aus meiner Verwandtschaft, gerade auch aus Berlin. Sowas begleitet einen doch das ganze Leben. Ja. Also ich muss sagen, ich habe keine Kindheit gehabt. Mhm. Wir haben ja nur im Keller gesessen. Ich habe keine Jugend gehabt. Danach war alles zerstört. Mhm. Wir waren denn, also als das noch zu Ende war, muss ich noch erzählen, und wir aus dem Keller kamen und ich vor die Haustür trat, lag auf dem Damm ein toter Russensoldat. Mhm. Der lag da und war nur mit Papier zugedeckt. Er lag so auf der Seite. Ich sehe das Bild heute noch vor mir. Sag mal, Christel, wenn man in dem Alter, du warst ja wie ein Kind, 9 Jahre, 10 Jahre alt, ja, oder noch teilweise noch vorher noch jünger, wie empfindet man so eine Hölle, wenn Krieg ist? Wie hast du das damals, was hast du dazu überhaupt so gedacht? Ich weiß das nicht mehr, aber ich weiß, dass mein ganzes Leben dadurch zerstört ist. Mhm. Ich bin jetzt 80, ich stehe am Ende und wenn ich überlege, ich habe nichts vom Leben gehabt. Ich habe keine Jugend gehabt, ich habe keine Kindheit gehabt. Wie war es denn dann später? Hast du geheiratet und Kinder bekommen? Ja, geheiratet habe ich. Mein Mann hat seinen Vater nie kennengelernt. Er war noch nicht mal ein Jahr alt, als der Vater im Krieg gefallen ist. Mhm. Er hat eine ganz schwere Kindheit gehabt. Mhm. Da im Haus waren Flüchtlinge nachher, die haben sich alle aufgehangen. Mhm. die ganze Familie. Ja, und ich, mein Vati, der kam dann aus dem Krieg, der war kriegsversehrt, aber er war seelisch kaputt. Das waren gebrochene Menschen. Er war ein gebrochener Mann. Mhm. Und wir hatten alles verloren. Die Russen hatten noch zum Schluss unser Haus angezündet von meinem Opa, weil der Nachbar sich da versteckt hatte und die wollten den haben, weil der so schlecht zu den Polen Gefangenen war. Bist du denn dann im Ostteil weiter? Hast du im Ostteil gelebt später? Oder nein, wir haben in Pankow, das ist Ostteil, bei meiner Oma gewohnt. Die haben uns aufgenommen. Wenn wir meine Großeltern nicht gehabt hätten, dann wären wir auch nicht durchgekommen. Und da hast du dann noch die ganzen Jahrzehnte gelebt? Nein. Als mein Vati war denn vermisst, der war schwer verwundet, der war in Bayern in Gefangenschaft und der kam dann 46 aus dem Krieg zurück. Und da waren wir dann 7 Personen in 2 kleine Zimmer, nur mit einer kleinen Toilette. Und dann hat mein Vati die Garage, die ausgebrannt war, die hat er ausgebaut. Also was heißt gebaut? Es gab ja damals nichts. Na, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du dann die Jahrzehnte später bis heute im Westteil gelebt hast oder im Ostteil? Ja, wir sind dann wieder zurückgezogen nach Reinickendorf, herkam. Und dann haben wir 5 Jahre in einer ausgebrannten Garage gewohnt, die nur mit Papa ausgeschlagen war. Christel, das haben ja nun wirklich sehr, sehr viele Menschen, Kinder, Frauen vor allen Dingen in den großen Städten miterlebt, in Berlin eben auch. Wurde dann später, 10, 20, 30 Jahre später, habt ihr Frauen untereinander über diese schlimme Zeit gesprochen? Nein. Es wurde nie gesprochen drüber. Und jetzt habe ich in dem Buch, da kam das dann alles erstmal so richtig raus. Und da habe ich mir auch einen Satz notiert, wie hart das Leben zu Menschen sein kann, die traumatisiert sind, aber davon keine Ahnung haben. Und Millionen gibt es davon, gab es damals. Und die durchs Leben gehen mussten und das bis ins hohe Alter mit sich herumtragen. Würdest du sagen, dass das so eine schwere Erschütterung ist, dass du eine Depression bekommen hast? Ich habe schwere Depressionen seit meiner Jugend. Und es ist alles schief gegangen, mein Leben, was schief gehen konnte. Ich wollte immer eine Familie haben, ich wollte Kinder haben. Leider sind uns Kinder versagt geblieben. Das Einzige, dass wir Reisen gemacht haben. Ich wollte dich gerade fragen, wenn du so die 80 Jahre zurückschaust, da ist sehr viel Leid und sehr viel Schlimmes passiert, wie du gerade erzählt hast. Ja. Gab es denn auch doch nicht irgendwas Schönes mal? Also wir haben ein paar schöne Reisen gemacht, ja. Die Reisen. Und ich habe gedacht, wenn ich nachher in Rente bin, dann können wir schöne Reisen machen und so. Aber durch diese Garage da, und das war nass und feucht und kalt und man kann sich ja vorstellen, war ja kein Licht drin. Und ich hatte ja noch 2 Schwestern, wir haben ja alle, meine Eltern, wir haben alle in dieser Garage 5 Jahre gelebt, ja. Da waren im Winter an der Wände waren die Eiskristalle. Hast du dir deine Krankheit geholt? Ja, ich habe ganz schwer Arthritis. Und ich habe alle Knochen kaputt, ich habe 4 künstliche Gelenke. Dann hatte ich jetzt wo ich in Rente gehen konnte, da dachte ich, wir könnten verreisen. Da habe ich dann Herzinfarkt gekriegt. Und ich war in den letzten Jahren über 20 Mal im Krankenhaus, also mit Verreisen war nichts. Liebe Christel, jetzt muss ich was tun. Ich muss mich erst gleich von dir verabschieden. Ja. Das bricht mir fast das Herz, weil ich weiß, mit dir könnten wir jetzt noch über eine Stunde und noch länger uns gut unterhalten. Ich könnte euch so viel erzählen. Ich danke dir aber sehr, sehr, sehr, dass du angerufen hast und uns das und auch den Jüngeren das mal so erzählt hast. Du bist ja eine Zeitzeuge noch und das, was du zu erzählen hast, ist lebendiger Geschichtsunterricht. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dich gemeldet hast, aber ich biete dir auch an, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Vielleicht haben wir ja doch noch einen kleinen guten Tipp für dich. Ja, weißt du, Domian, manchmal kommt mir das so banal vor, wenn die Leute bei dir anrufen. Ich denke, oh, was haben die für Sorgen? Das Leben ist doch so schwer und alles. Ich habe ja nie eine Kindheit und Jugend gehabt, ja. Liebe Christel, wir melden uns gleich bei dir und dafür legst du bitte jetzt auf. Mach ich, Domian. Alles gut. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Und hier ist die Steffi noch, 21. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du an, Steffi? Ja, also ich habe ein Problem, und zwar, wenn ich mich verliebe, dann sind diese Männer wesentlich älter wie ich. Wie viel älter denn? Ja, also schon über 50 Jahre, oh, wo die Männer sind. Ja. Das ist natürlich ordentlich. Ja, allerdings. Und es ist auch so, also ich habe natürlich auch Freunde, also platonisch, also Kumpels, und wenn ich mir halt dann vorstelle, dass ich jetzt mit denen eine Beziehung anfange oder intimer werde, das finde ich eigentlich dann eklig. Und das finde ich ja, das ist dann nicht normal irgendwie, finde also, ich bei mir. Also ich, Moment, du findest eklig, wenn du mit Gleichaltrigen zusammen bist? Oder? Ja, also zusammen nicht, unterhalten geht schon, aber intimer werden. Das würdest du eklig finden, mit einem, also ich jetzt mit einem 22-Jährigen zusammen sein? Ja. Intim. Was zieht dich denn an den alten Säcken an? Ich weiß es nicht. Also es ist halt, vielleicht ist es auch der Rat von denen, oder dass sie halt mehr Lebenserfahrung hat, weil ich ja jetzt aber du sagst, bei Problemen nicht an meinem Vater zurücktreten kann. Das konnte ich eigentlich noch nie. Ja, ja. Ich bin gerade irritiert bei dem Wort eklig, dass sich ein 21-Jähriger etwas anekelt und ein 55-Jähriger, der nun nicht mehr so knackig ist wie ein 21-Jähriger, der, den findest du sexuell anziehend. Ja, das finde ich ja auch nicht normal an mir. Das verzweifle ich auch langsam. Nein, ich frage es ja nur so. Ist ja nicht schlimm. Ist ja, wenn es denn so ist, ist es ja okay. Warst du denn schon mal länger mit einem älteren Mann zusammen? Nein. Nein? Nein. Warst du überhaupt schon mal mit einem Mann länger zusammen? Nein. Wie lange warst du denn schon mal mit einem Mann zusammen? Also, um ehrlich zu sagen, noch gar nicht. Ah. Ja, das ist also... Hast du denn schon mal Sex mit einem Mann gehabt? Nein. Auch nicht? Nee, also das ist auch, wenn ich fort bin, jetzt auf einem Konzert oder so, es spricht mich keiner an, und auch wenn ich mal alleine halt wo stehe, also probiere ich ja öfters, das ist irgendwie komisch, irgendwie schaffe ich das irgendwie nicht. Warst du denn schon mal heimlich verliebt in jemanden? Ja, öfters. Und das waren dann Ältere? Ja, immer. Immer? Ja, also ich kann mich noch erinnern, da war ich 14, das war ein, also unser Automechaniker. Mhm. Und der war damals aber auch schon viel älter wie ich. Mhm. Und da habe ich halt das erste Mal gemerkt, dass es in die ältere Generation geht. Mhm. Ja, mhm. Da ist ja grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Wenn man nun mal Ältere lieber mag, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Das war gerade alles so salopp gefragt von mir. Ich meine das ja nicht despektierlich oder abwertend. Aber irgendwie müssen wir da mal ein bisschen mehr auf den Grund fühlen, warum das auch alles so schwierig ist bei dir, dass noch überhaupt gar nichts gelaufen ist. Steffi, das machen wir jetzt im Hintergrund, weil die Sendung nämlich gleich vorbei ist. Okay? Mhm. Wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Okay, danke. Tschüss. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir sind wieder da in der Nacht vom 5. auf 6. September. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Sommer und freue mich sehr auf den September mit euch. Bis dahin, ciao.